trennen, mit ihm will uns niemals verbrennen. Wir sind Dinge, die verborgen sehen durch alle. Unsere Tat gilt einem Morgen. Wahrheit kennen, wird die Lüge uns niemals verbrennen. Doch zum Siege müssen Tausend einen Weg gemeinsam gehen. Darf man zweifelt nicht allein an dem Wegesrand verlassen stehen. Wahrheit kennen, wird die Lüge uns niemals verbrennen. Wir gehen stets auf schmalen Pfaden, durch Hetze und Lügendreck. Fang an, an uns zu glauben, entfach die Kraft, die in euch steckt. Wahrheit kennen, wird die Lüge uns niemals verbrennen. Wahrheit kennen, wird die Lüge uns niemals verbrennen. Weil wir die Wahrheit kennen, wird die Lüge uns nicht verbrennen. Weil wir die Wahrheit kennen, wird die Lüge uns niemals verbrennen.